Sie hören Fazit heute mit Musik vom Debütalbum der Secret Sisters. Bei uns im Studio ist jetzt Anke Lewicke, die aus dem wie immer üppigen Angebot von wöchentlichen Kinoneustarts zwei Filme ausgewählt hat. Cowboy and Alliance von Jon Favreau mit Harrison Ford, Daniel Craig und Olivia Wilde. Der Titel verspricht ja schon absurde Begegnungen. Wird uns hier eigentlich tatsächlich eine Mischung aus Science Fiction und Western geboten? Ja, tatsächlich. Also ich glaube, dieses Werk betritt wirklich filmisches Neuland. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal fliegende Untertassen auf eine Westernstadt hab zurasen sehen, wie hier in diesem Film. Aber gleichzeitig ist es so, dass der Film eigentlich seinem Thema auch nicht so richtig glaubt. Also eine Idee, warum jetzt eben Außerirdische auf die Erde niedergehen und Menschen mit Lassos und Netzen einfangen, hat er eigentlich auch nicht. Und man sitzt da so ein bisschen perplex im Kino und denkt sich, ja gut, die Computeranimation sieht schon nicht ganz schlecht aus, ist aber auch wieder nicht so richtig fantasievoll. Also die Aliens erinnern so ein bisschen an das von Ridley Scott und die fliegenden Untertassen. Ja, so viel Metall mit bunten Lichtern. Also es ist so mittelmäßig alles, dass es dann auch nicht mehr richtig trashig sein kann. Und wenn man das dann so sieht, fragt man sich, ist das jetzt nun doof und dann durchgeknallt? Und dann kommt man dann eben auf so Ideen. Man sieht dann ja so das ganze Western-Personal, also den Cowboy, den Rancher, die Saloon-Dame, den Sheriff und so weiter. Also diese uramerikanische Gesellschaft auf einmal, die sich da zusammentut und vereint einfach gegen das Außerirdische antritt. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das wieder so eine Sehnsucht in Amerika nach Vereinigung und sonst was. Aber vielleicht sind das für diesen Film auch viel zu abschweifende Gedanken. Aber wenn man im Kino nichts anderes zu tun hat, dann kommen eben solche Gedanken. Wie machen sich denn die Darsteller Ford und Craig? Ja, eigentlich bräuchte ja so ein Stoff so ein bisschen mehr Selbstironie. Und dass Harrison Ford die hat, das wissen wir ja eigentlich von Indiana Jones. Aber hier hat man eher das Gefühl, dass er nur so seinen Namen hergegeben hat. Er wirkt auch völlig verlangsamt als Rancher, der seinen Sohn von den Aliens wieder zurückhaben will. Und ich habe das Gefühl, der kommt eigentlich bei der Action gar nicht mehr so richtig mit. Und Daniel Craig, das ist ein Darsteller, da habe ich ja schon bei James Bond meine Schwierigkeiten. Da ist er mir auch nie selbstironisch genug. Ihm fehlt ja so das Weltmännische. Er ist ja so ein Körperarbeiter, so ein Muskelmann und genauso ist er hier in dem Film auch. Also es gibt kaum eine Szene, wo da nicht mal so nah an seine Muskeln rangezoomt wird oder an seinen durchtrainierten Bauch dann mit offener Wunde. Also eigentlich hätte dieser Film durch die Darsteller dann doch ein bisschen mehr Selbstironie, so Distanz gebraucht, aber das liefern auch nicht die Darsteller. Der zweite Film, über den wir sprechen, heißt Westwind. Gedreht hat ihn Robert Thalheim, ein noch jünger Regisseur, der Theatererfahrung besitzt und bislang viel Aufmerksamkeit, also auch Preise für seine Filme netto und am Ende kommen Touristen bekam. Nun bringt er einen Film ins Kino, der auf einer wahren Geschichte basiert. Von was handelt er? Ja, Westwind spielt 1988 und es geht um Zwillinge, die Rudermeisterinnen in der DDR sind und die das Privileg haben, weil sie so gut sind, dürfen sie ins sozialistische Ausland reisen in den Sommer nach Ungarn. Aber statt zu rudern, hören sie lieber Cure, gehen in die Disco und sorgen dafür Gelächter bei westdeutschen Jungs, weil sie nicht Strohhalme, sondern Trinkröhrchen sagen. Und damit sind wir auch schon mittendrin bei einer Liebesgeschichte, weil eines dieser Zwillingsmädchen verliebt sich eben in so einem Popper aus Hamburg. Und was der Film schon leistet, ist, dass er ganz schön die 80er Jahre wieder mit der Musik hinbekommt, The Cure, auch mit dem VW-Käfer, den die westdeutschen Jungs fahren und so weiter. Aber so im letzten Drittel fällt ihnen dann ein, ach, eigentlich wollte ich ja eine Fluchtgeschichte erzählen. Und das geht dann alles sehr schnell, dass eben der westdeutsche Arne dem Mädchen anbietet, komm mit mir rüber. Und dann gibt es gar nicht mehr Zeit für diese ganzen Gewissenskonflikte, auch nicht für den Abschied von der Schwester und so weiter. Also da wird der Film dann auf einmal sehr verhuscht. Also die inneren Konflikte der Heldin werden eigentlich nicht glaubhaft angegangen. Nee, ist so ein bisschen schade. Der Film hat so von Anfang an dieses, es war einmal eine DDR, es war einmal eine Fluchtgeschichte und schafft es einfach nicht, diese ganze Stimmung so zu vergegenwärtigen. Also auch, was es heißt, einmal diesen Leistungsdruck dieser Mädchen, dann gleichzeitig aber auch die Privilegien, die sie dafür bekommen. Also da geht er nie ins Detail und auch, es bleibt alles so ein bisschen so an der Oberfläche, auch die Begegnung von der ostdeutschen und der westdeutschen Jugend, da merkt man einfach, die Musik soll da alles so ein bisschen ersetzen, was eigentlich nicht ausgesprochen wird oder nicht in den Bildern präsent ist. Das finde ich so ein bisschen schade alles. Da bleibt der Film ja einfach, ja, es ist so eine brave Nacherzählung und letztlich dann auch so ein bisschen verharmlosend für diesen Stoff. Also, klar zu hören. In dieser Woche gibt es zum Kinostart am Donnerstag keine Empfehlung von Anke Lewicker. Thalheimers Westwind bleibt hinter früheren Erfolgen zurück. Und Cowboys und Alliance von Jean Favreau ist schlicht misslungen.